1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Abend, heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die jung sind, sehr jung sind, die aber zum Beispiel unheilbar krank sind oder mit Leuten, die durch, also junge Leute, die durch einen schweren Unfall oder durch einen Todesfall aus ihrer Bahn geworfen wurden oder auch gerne mit Leuten, jungen Leuten, die aufgrund dramatischer Lebensumstände gezwungen sind, ganz anders zu leben als andere Leute in ihrem Alter. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich auf eure Anrufe und begrüße den ersten. Das ist der Wolf und der Wolf ist 25. Nee, das ist Nelly. Nelly ist 27. Entschuldigung, falsch geguckt. Hallo Nelly. Hallo. Hallo Nelly. Ja, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Genau, weil ich wollte ein bisschen was von meiner Krankheit erzählen. Ja, was ist das für eine Krankheit? Ich habe spinale Muskelatrophie. Eine spinale Muskel... Atrophie. Atrophie. Genau. Was ist das genau? Das ist besser bekannt unter Muskelschwund. Ja. Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Ich konnte noch nie laufen und man muss mir inzwischen bei allen Tätigkeiten helfen. Das heißt, du hast diese Erkrankung seit von Geburt an? Genau. Ja. Und du konntest noch nie laufen, das heißt, du sitzt im Rollstuhl? Mhm. Ja. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Mein Alltag sieht so aus, dass mich meine Mutter morgens wäscht, anzieht und dann in den Rollstuhl sitzt, mir das Frühstück gibt. Ich muss gefüttert werden. Mhm. Das heißt, und dann liege ich überwiegend auf dem Sofa, gucke Fernsehen, ja, oder bin auf dem Internet unterwegs. Mhm. Und gegen Abend kommt dann halt die Nachtschwester. Du lebst aber bei deinen Eltern? Genau, ich wohne zu Hause. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch zwei Geschwister, aber die wohnen schon nicht mehr zu Hause. Ja. Und du bist also letztendlich rund um die Uhr auf deine Mutter angewiesen, beziehungsweise auf die Schwester, die dann für die Nacht kommt. Genau. Was muss die Schwester nachts machen? Die Nachtschwester muss mich nachts überwachen. Ich werde nämlich über die Nacht beatmet. Mhm. Und halt lagern. Also mal auf die Seite legen, mal auf die andere Seite legen. Genau. Mhm. Du sagst, du wirst nachts beatmet. Das heißt mit so einer Sauerstoffmaske? Nee, mit einer Beatmungsmaschine. Ach, mit einer Maschine. Warum? Weil ich neige dazu, ich kann einatmen, aber ich atme nicht alles aus. Ich sammle dann Kohlenstoffmonoxid ein. Oh, Entschuldigung, ich bin so nervös. Das macht gar nichts. Das heißt, wenn diese Maschine dich nachts nicht überwachen würde, bestünde die Gefahr, dass du stirbst. Nach einer Weile. Genau, bei mir würde sich das CO2 so hoch anzahlen, dass ich in ein Koma fallen würde. Ja, ja. Das ist nämlich schon im Mai passiert. Das ist in diesem Jahr im Mai passiert? Genau. Und warum ist das passiert, wenn du diese Maschine... nachts angeschlossen? Da hatte ich noch keine. Ich habe sie erst seit Mai. Ach so, das ist eine ganz neue Sache. Genau. Ich höre jetzt in deiner Stimme, die klingt auch etwas verändert, sage ich mal. Hat das auch mit der Erkrankung zu tun? Ja, ja, ja. Wie ist das erklärbar? Dass die Muskeln auch im Mund schwächer werden. Das Essen muss man mir probieren. Und das Reden wird mit jetzt war halt immer schwieriger. Ist dir das anstrengend zu sprechen? Es geht. Ja, also das geht schon, wenn wir beide jetzt eine Weile reden, das ist kein Problem. Erklär mir doch mal genau, wie das mit diesem Beatmungsgerät funktioniert. Beschreib es mir einfach mal. Also Also ich bekomme eine Nasenmaske auf. Mhm. Und dann bekomme ich nach einer Weile immer einen Druck reingepresst. Ja. Das unterstützt mich beim Einatmen. Ja, ist das nicht ein merkwürdiges Gefühl, wenn man von außen quasi so Luft Sauerstoff reingepresst bekommt? Kann man da schlafen mal? Ich schlafe gut. Ja. Also man gewöhnt sich. Ja. Macht das Gerät Geräusche ja. auch? Ja. Mhm. Also man hört jeden Atemzug. Das heißt, die Umstellung von Nicht-Gerät auf Gerät ist dir relativ einfach gelungen im ja. Voriges Jahr im Sommer, ja. im Frühjahr. Hm. Wahrscheinlich auch aus Angst, dass wieder so etwas passieren genau. könnte, wie es passiert war. Mhm. Hm. Diese Nachtschwester, ist die dann die ganze Nacht wach auch? Ja, ne? Ja, das muss sie. Ja. Also die überwacht, dass dieses Gerät richtig funktioniert? Und die dass du überwacht die meine Werte, ob ich auch genug ausatme. Ach, verstehe. Das ist ja nur ein Leben, du bist 27 Jahre alt, wie ich das vorhin gesagt habe, wie es nun sich komplett gar nicht an eine größer unterscheiden kann von einem Leben einer gesunden 27-Jährigen. Mhm. Du hast ja nie dieses, was man so normales Leben nennt, erlebt. Du kennst es ja wahrscheinlich nur so aus Erzählungen und aus dem Fernsehen. Genau. Dennoch, was du davon so mitbekommst, bist du manchmal traurig und denkst, ich würde auch gerne mal tanzen gehen oder ja, halt unbeschwingt, unbeschwert draußen sein mit Freunden und so weiter? Eigentlich nicht, weil ich kann das vieles ausgleichen. Ich hab zum Beispiel ganz viele nette Menschen um mich, also wirklich wahre Freunde, die auch immer zu mir halten. Wo hast du die kennengelernt und wo hast du die getroffen, die Freunde? Also überwiegend aus dem Krankenhaus. Ach so. Das heißt, du bist oft im Krankenhaus gewesen in deinem Leben? Ja, sehr oft. Wie oft ungefähr? Also letztes Jahr war es fast jeden Monat. Jeden Monat? Mhm. Und wie lange warst du dann im Krankenhaus im Monat? So 14 Tage. Oh ja, das ist ja fast das halbe Jahr warst du im Krankenhaus. Genau. Und das war deine ganze Lebenszeit so, dass du genau. immer viel im Krankenhaus warst. Ja. Ach so, und da hast du Menschen getroffen, die vielleicht auch in gewisser Weise ein Problem haben? Nee, da sind überwiegend Schwestern und Ärzte, ach so. Mit denen ich Kontakt habe. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Und der Kontakt hält dann auch darüber hinaus, also über ja. den Krankenhausaufenthalt hinaus, und die kommen dich zu Hause besuchen. Genau. Das ist ja eine tolle Sache. Das ist wirklich schön. Also die längste Freundschaft dauert jetzt 11 Jahre schon an. Mhm. Du hast gesagt, ich kann das ganz gut kompensieren, zum Beispiel durch ein Umfeld, durch Freunde. Mhm. Du wolltest gerade, glaube ich, noch ein Beispiel nennen, wie du das kompensierst. Ich darf viele Sachen erleben, die, ich glaube, manch ein Gesunder nicht so schnell erleben kann, also darf. Magst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, als ich in Disneyland war, ich kann einfach so in Karussell rein, ohne mich in die Schlange zu stellen. Ach so, ja. Oder also, zu Konzerten, da muss ich nur die Hälfte zahlen. Verstehe, du bist eine VIP-Person, also eine genau. very important person. Und die Disneyland haben, wo, in Paris oder in Amerika? In Paris. In Paris. Und dann haben die dich ja auch bevorzugt behandelt und im Rollstuhl dann durchgefahren. Genau. Das ist natürlich ein guter Vorteil, das verstehe ich. Das ist super. Hast du eine Schulausbildung auch machen können, trotz deiner Erkrankung? Ich habe keine Ausbildung, ich habe auch keinen Abschluss, weil ich war einfach zu oft krank. Ja, aber du warst ab und zu schon mal in einer Schule? Ja, klar, in der Schule war ich. Ja. Und insofern stellte sich auch nicht die Frage dann nach einer Ausbildung, weil das kannst du ja körperlich gar nicht. Genau. Nee. Du sagst, dass deine Mutter sich den ganzen Tag um dich kümmert, dass sie dich wäscht und dir auch Essen geben muss, weil du kannst das mit den Händen nicht selbst so halten, die Gabel, und es zum Mund führen. Genau. Das geht nicht. Hm. Wie geht das überhaupt mit dem Telefonieren? Wie hast du das gemacht? Also ich liege jetzt auf dem Sofa und liegen kann ich schon das Telefon halten. Das geht. Und das Wählen ging auch? Das musste meine Mutter machen. Ach, das muss die Mutter machen. Mhm. Schönen Gruß an deine Mama. Sorry. wenn du so den ganzen Tag zu Hause bist, wie du es gerade beschrieben hast, kommt da manchmal so ein Gefühl der Langeweile? Ja, also über Winter schon. Mhm. Weil immer Fernsehen ist ja auch ein bisschen öde, ne? Genau. Mhm. Du hast gerade Disneyland angesprochen. Gibt es so sonst noch Wünsche, die du so vorhast, wo du denkst, ah, das würde ich gerne mal machen? Ja, ich wäre jetzt zum Beispiel im Mai unheimlich gern zu dem Pink-Konzert. Wohin? Nur leider sind die Konzerte ausverkauft. Ach, Pink-Konzert. Ja, ja. Verstehe. Ah, ja, ja. Ist wahrscheinlich auch immer noch kompliziert dann mit dem Reisen. Du musst dann ja immer Menschen mitnehmen, die sich um dich kümmern. Mhm. Kannst du überhaupt reisen ohne diese Beatmungsmaschine? Nein, das darf ich auch nicht. Das heißt, die musst du auch mitnehmen? Die wenn. Muss ich mitnehmen. Und die kann man, die ist so transportabel, die kann man mitnehmen? Ja. Mhm. Diese Erkrankung, die du hast, die eine sehr schwere angeborene Erkrankung ist, hast du den Eindruck für dich, dass die schlimmer wird oder steht die so auf einer Stelle still? Die wird immer schlimmer. Als Kind konnte ich noch selber essen. Ich konnte mich knien und frei sitzen. Mhm. Das geht jetzt gar nicht mehr. Ja. Und das endet irgendwann mal tödlich. Gibt es da Prognosen, wie lange man im Durchschnitt mit dieser Erkrankung leben kann? Meine Mutter haben sie gesagt, ich werde kein Jahr alt. Und was haben die gesagt? Wie viele Jahre? Kein Jahr. Kein Jahr alt? Kein Jahr. Ich erinnere daran, dass du 27 jetzt bist. Richtig. Ja. Und laut der Statistik dürfte ich auch nur 20 werden. Mhm. Wenn man eine solche Krankheit hat, so eine lebenseinschneidende und lebensbestimmende Erkrankung, mhm, und eben noch so jung ist wie du, dann beschäftigt man sich ja zwangsläufig mit dem Tod, mhm, mit dem Sterben. Wie denkst du darüber? Also wenn ich ehrlich bin, ich habe da ganz große Angst vor. Ah ja. Warum hast du Angst davor? Weil ich habe bisher in meinem Leben noch nie irgendwie was alleine gemacht. Und wenn ich sterbe, dann müsste ich den Weg alleine gehen. Und das ist das, was mir ein wenig Angst macht. Wobei ich ja glaube, dass man den Weg durchaus alleine gehen kann. Und dass, wenn das eintritt, auch nicht schwer ist, sondern dass das dann zum Schicksal dazugehört und dass man das dann auch kann. Ich denke schon, nur mir würde es besser gehen, wenn mir jemand sagen würde, dass ich nicht alleine gehen müsste, dass mich quasi jemand abholen würde oder jemand sagen würde, dass es nicht so schlimm ist. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch so. Wer weiß, es gibt ja so viele Vorstellungen von Tod und Sterben in den verschiedenen Religionen. Vielleicht wirst du von einem Engel abgeholt, der dir hilft, diesen Weg zu gehen. Das wünschte ich mir. Das kann ja durchaus sein. Und den Engel hättest du verdient. Dankeschön. Ja, das finde ich schon. Hast du denn so eine Vorstellung, dass du auch denkst, dass es schon ein Weiterleben nach dem Tod gibt? Ja, also ich glaube, dass wir nicht ohne Grund auf der Erde sind. Mhm. Machst du dir da manchmal Gedanken darüber, wenn du einen solchen Glauben hast, warum dir Gott oder wie man das auch immer nennen mag, dir ein solches Schicksal zugeteilt hat? Also Gedanken mache ich mir schon, aber ich denke jetzt nicht, dass das Schicksal, was ich habe, schwer ist. Ich glaube, dass es Menschen gibt, denen es noch viel, viel schlechter geht als mir. Mhm. Und ich sehe eigentlich ja die positiven Dinge in meinem Leben. Mhm. Ich finde das eine sehr gute Einstellung, Nelly. Und zieh den Hut, dass du diese Einstellung hast. Finde sie absolut richtig. Und für dich und für deine Selbst, für deine Identität auch hervorragend letztendlich. 27 Jahre alt. Gibt es da irgendwann mal so eine Sehnsucht, dass du denkst, ach, ich würde mich auch mal gern verlieben? Ich habe seit 5 Jahren einen Freund. Du hast einen Freund seit 5 Jahren? Das erzählst du mir jetzt so beiläufig. Einen richtigen Freund mit allem drum und dran? Genau. Das ist ja spektakulär. Wo hast du ihn kennengelernt? Was Internet. Übers Internet. Hat er auch eine Krankheit? Oder er hat eine Immunschwäche, aber sonst körperlich ist er fit. Und er besucht dich oft? Mhm. Und ihr macht auch gemeinsam Sachen? Mhm. Du kannst ja mit dem Rollstuhl dann rausgehen mit ihm? Genau. Ja. Kannst du aufgrund deiner Erkrankung auch Spaß an der Sexualität haben? Oder empfindest du? Ja, doch, das geht. Das schon. Geht. Also die Regionen sind nicht betroffen, dass nein. Und die lebt ihr auch aus? Ja. Super, das ist ja eine tolle Sache, Nelly. Ja. Wohnt denn dein Freund auch bei dir oder bei euch in der Stadt? Nee, der wohnt gerade in Baden-Württemberg. Oh, wie weit ist das entfernt von dir? Über 600 Kilometer. Ach du lieber Gott, das ist natürlich sehr weit. Ja. Dann seht ihr euch nicht so oft. Geht, nee. Aber immerhin hält es schon so viele Jahre. Ja. Das ist ein großes Glück. Das will ich auch. Boah, ja. Aber was für ein Glück. Ja. Mann, Nelly, ich freue mich, dass du hier angerufen hast. Und dass ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Und dass wir beide uns mal so kennengelernt haben übers Telefon. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und alles Dankeschön. Gute. Aber so richtig von Herzen. Grüß deine Mama, habe ich gerade schon gesagt, und deinen Freund sehr herzlich. Und auf das denn noch lange, dass es noch lange so gut geht und es sich auf keinen Fall verschlechtert. Das wünsche ich dir von Herzen. Vielen, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Alles Gute, Nelly. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Und ich möchte folglich gerne mit Leuten reden, die jung sind, sehr jung sind noch. Nun gut, das ist so ein bisschen Definitionssache auch, aber halt, die sich schon durchaus noch jung fühlen. Aber die durch irgendeinen Vorfall, vielleicht eine Krankheit oder einen Schicksalsschlag, ganz anders leben müssen als Leute in ihrem Alter, die, ja, die gesund sind und wo alles so in den üblichen Bahnen läuft. Wenn ihr mir gerne darüber erzählen wollt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Vivian und Vivian ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Vivian, du sagst für dich oder über dich auch, dass du schon so vom Schicksal getroffen bist und anders lebst als andere Leute in deinem Alter. Ja, also ich habe, also das betrifft jetzt nicht mehr jetzt das genau, aber ich habe früher eben also in meiner Kindheit anders gelebt und so als andere. Aha, was war da? Erzähl mal. Ja, also als ich 9 war, ist meine Mutter ins Gefängnis gekommen, weil sie eine Tankstelle überfallen hat. Also eigentlich hat sie nur Schmiere gestanden, hat dann aber 2 Jahre bekommen so und musste die auch absitzen. Und mein Vater, der ist Analphabet und die hat sich dann eben auch immer um die ganze Post und so gekümmert. Und ich musste mich dann eben um meinen kleinen Bruder kümmern, der war 4, musste den in den Kindergarten bringen, musste mich um die ganze Post kümmern, die Wäsche machen. Ach, und so. Also das heißt, war richtig. Das heißt, mit 9 Jahren hast du schon eine Verantwortung übernommen, die man eigentlich so mit 16, 17 vielleicht übernehmen könnte. Ja. Oder noch später. Ja. Wie hat denn das dann funktioniert? Warst du nicht völlig überfordert als 9-jähriges Mädchen? Naja, klar, ich meine, also ich wusste erst gar nicht so genau hier dieses Beamtendeutsch und so in den ganzen Briefen, was ich da jetzt machen soll. Ich habe eben meinem Vater immer das vorgelesen und er hat es dann eben bei den Behörden oder so, ist dann mit den Briefen dorthin gegangen und hat eben gesagt, dass er nicht lesen kann und da haben die dem dann geholfen, als irgendwelche Sachen ausfüllen oder so, musste ich nicht, aber es war schon echt, also schwer irgendwie, keine Kindheit, nicht spielen so jeden Tag wie die anderen. Ich bin dann erstmal nach der Schule nach Hause, Hausaufgaben gemacht, dann meinen Bruder vom Kindergarten geholt, eingekauft und so. Dann habe ich den Haushalt mitgemacht. Die Mutter war 2 Jahre im Gefängnis. Genau, ja. Und als sie zurückkam, hat sie dann die Aufgaben wieder übernommen oder lief das dann mit dir so weiter? Ja, als sie zurückkam, da war sie also Mitte 30 und richtig, richtig krank ist sie geworden. Die hat Asthma bekommen und Bluthochdruck und so. Mhm. Und dann hat sie ein Alkoholproblem bekommen und hat eigentlich, also von da an ist es bergab gegangen, eigentlich nur die ganze Zeit. Das heißt, sie hat dann auch gar nichts mehr richtig gemacht zu Hause und so. Das heißt, und bevor es dann gar keiner gemacht hat, habe ich das dann gemacht. Ja, das heißt, du musstest dann so weitermachen wie von Anfang an, als du 9 Jahre genau. alt warst. Ja. Wie war denn das für dich? Ich stelle mir das für ein Kind auch schlimm vor, wenn die Mama ins Gefängnis muss. Ja, das war echt schrecklich. Ich bin nachts aufgewacht und die ganze Wohnung, also 7 Polizisten oder so waren da und ich habe gefragt, was los ist und so. Meine Mutter sagte nur, ja, also gar nichts, sie kommt morgen zurück und so. Und dann durfte ich sie das erste Mal nach 3 oder 4 Monaten erst besuchen, weil sie noch in Untersuchungshaft war und so. Das war alles richtig. Also man ist geschockt, so wenn da auf einmal die Polizei steht und die Mama mitnimmt und so. Ja, und mein Vater musste dann auch für 2 Nächte oder so war der weg und dann waren wir quasi ja alleine, mein Bruder und ich, da waren wir dann bei den Nachbarn und so. Auch in der Schule durfte ich mir dann voll die Hänseleien anhören und so, als die dann mitgekriegt haben, meine Mama ist im Gefängnis und so. Wer hat dir das denn dann überhaupt so richtig erklärt, was passiert ist und dass sie ins Gefängnis muss? Wer hat dir das erklärt? Das habe ich dann eigentlich erst später alles von meinem Vater erfahren, dann wo die Verhandlung war und so, haben die mir dann erzählt eben, dass sie die Tankstelle überfallen hat, also... Ich habe das eigentlich gar nicht richtig verstanden. Könnte mir auch vorstellen, dass du dann... War ja noch ziemlich klein. Genau, dass du dann in der Schule, du hast es ja gerade auch schon gesagt, eine Außenseiterin warst. Ja. Ja. Also die haben wir waren nicht hier arm oder so, aber so viel Geld hatten wir auch nicht. Und da durfte ich mir dann also immer anhören, ich habe ja keine Markenklamotten und keine Ahnung. Und haben sie immer gesagt, Knasti, und deine Mutter überfällt Tankstellen und so, dein Vater kann nicht lesen und schreiben und du bist asozial und keine Ahnung. Wie schlimm. Das wussten die auch, dass dein Vater Analphabet war? Ja, ich habe das mal irgendwie erzählt, weil ich ja selber gar nicht so genau mir das überhaupt vorstellen konnte, dass ich lesen und schreiben kann, aber mein Vater eben nicht. Genau, ja, genau. Ja. Wie alt, du bist jetzt 22, also noch sehr jung. Genau. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater, der ist jetzt 50 geworden. 50. Wie kommt denn das? In der Zeit gab es doch überall gute Ausbildungen schon, also normale Ausbildungen, ja. Schulausbildung. Na, er sagte früher in der Schule, da haben die nicht so drauf geachtet bei ihm eben, und es waren so viele Kinder in der Klasse und so, die haben den einfach so mit durchgezogen, die ganzen 8 Jahre. Das waren irgendwie nur 8 Pflichtschuljahre dort damals. Und Analphabet heißt, dass er wirklich nicht lesen und nicht schreiben genau, konnte? Gar ja, nichts. Also wenn ich dem jetzt mal irgendwie, als ich klein war, irgendwas vorgelegt habe und gesagt habe, lies mir das mal vor oder so, der konnte das nicht lesen. Also das nur ganz schwer, vielleicht 2, 3 Buchstaben oder so nebeneinander setzen, aber eigentlich, also das geht gar nicht. Was hat er denn beruflich gemacht? Oder der hat auf dem Bau gearbeitet, jahrelang. Und da haben die dem dann mal einen Zettel hingelegt. Die wussten dort gar nicht, dass er nicht lesen und schreiben kann, und haben gesagt, er soll das unterschreiben. Und er hat, ohne zu lesen natürlich, weil es ja nicht konnte, unterschrieben. Und das war dann ein Aufhebungsvertrag so. Und seitdem ist er eigentlich arbeitslos. Ach du. Aber unterschreiben? Jetzt so seit 10 Jahren ungefähr. Verstehe. Also unterschreiben, seinen Namen schreiben kann er schon? Genau, das kann er ja, aber sonst gar nichts. Und er ist bis heute Analphabet? Ja. Ja, es gab keine, es gibt ja immer überall so Kurse, es werden Kurse angeboten von den Volkshochschulen. Ja, er hat vom Arbeitsamt auch schon so Kurse angeboten bekommen oder so, aber er geht da einfach nicht hin. Ich glaube, der hat immer gesagt, jetzt ist er 50 so, er ist so durchs Leben gekommen und jetzt braucht er es auch nicht mehr lernen so. Ist ja eigentlich schade, ne? Denn das, ja. er hat ja Zeit, er könnte das ja machen. Und für ihn wäre es ein tolles Erfolgserlebnis, wenn er zumindest die Zeitung lesen könnte. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, als ich Lesen und Schreiben selber gelernt habe früher, habe ich zu ihm gesagt, komm, wir lernen das jetzt, das ist gar nicht schwer. Ich habe es ja auch ganz schnell gelernt und so, aber er wollte das gar nicht so richtig. Wenn ich ihm jetzt einen Text vorlegen würde, so, dann könnte der den auch also abschreiben mit Mühe und Not und ganz lange so, aber dann schreibt er das eben nach, so wie er es vor sich sieht, aber sonst geht das nicht. Wie ist denn dein Kontakt heute zu deinem Vater? Also ich habe eigentlich guten Kontakt. Ich wohne zwar jetzt also so 200-300 Kilometer von zu Hause weg, aber ich habe eigentlich regelmäßig Kontakt. Also telefonieren tun wir eigentlich ein paar Mal die Woche und besuchen tue ich sie dann alle paar Monate mal. Du sagst sie, gibt es da eine neue Frau? Ja, mein kleinen Bruder und verstehe. Vater. Und wie ist ja, meine Mutter, die ist erst dieses Jahr im April gestorben. Ach so. Letztes Jahr. Das heißt, sie hat sich nie wieder erholt, wirklich? Nee, das war eigentlich bloß noch, also in der Alkoholentzugsklinik und zu Hause so ein Hin und Her über Jahre hinweg. Und man hat immer gedacht, Mensch, jetzt hat sie es geschafft, und dann hat sie wieder angefangen und irgendwann habe ich dann die Hoffnung aufgegeben. Hast du ihr irgendwann, als du so dann klarer wurdest und dir das Ganze so angeschaut hast, hast du auch Wut auf sie gehabt, dass sie dir das angetan hat und euch das angetan hat? Ja, irgendwo schon, aber irgendwo dann auch wieder nicht. Ich liebe sie immer noch. Ich meine, ich finde es auch echt schade, dass sie gestorben ist und so, aber im Endeffekt hat sie sich da bestimmt nicht ausgesucht, und das ist schon schwer, von Alkohol wegzukommen. Also Alkohol, damit ist echt nicht zu spaßen, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass es anders gelaufen ist. Nun kann man sagen, dass man dir fast die Hälfte deiner Kindheit und zumindest auf jeden Fall deine ganze jugendlichen Zeit weggenommen hat. Die ist komplett anders gelaufen. Was glaubst du, was das für Folgen heute so für du bist ja jetzt eine junge, erwachsene Frau, was das für Folgen für dich hat? Na, ich glaube eigentlich, also Folgen hat es eigentlich keine, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich bei meinen Kindern eben anders machen werde. Das wäre? Also die haben auf jeden Fall eine schöne Kindheit, viele Ausflüge, die müssen sich um nicht irgendwie hier was zu Hause kümmern, Wäsche waschen oder Briefe oder irgendwas. Also die sollen da gar nicht dann so viel davon mitbekommen, die sollen einfach Kind sein und ihre Kindheit genießen und so. Hast du denn schon Kinder? Nee, ich habe noch keine. Noch keine Kinder. Aber das ist eine feste Vorgabe, dass du denkst, die sollen genau das ermöglicht bekommen, was ich nicht hatte. Genau, ja, genau das. Gab es da bei dir mal Zeiten, also so vielleicht 15, 16 warst, wo man zum ersten Mal so richtig, weiß ich, ausgeht, sich verliebt und so, da hattest du ja wahrscheinlich gar keine Zeit für. Das ja, also ich hätte schon ausgehen können, aber meine Mutter hat mir das dann auch immer verboten und so. Sie sagt, ich soll daheim bleiben und ich durfte mich auch nicht schminken und so. Und dann bin ich halt, habe ich mal gesagt, ich schlafe bei einer Freundin, und dann sind wir eben in die Disco gegangen und keine Ahnung, also. In welchem Alter hattest du deinen ersten Freund? Mit 12. Mit 12? Aber das war nichts, also war nichts Festes so, es waren nur 3 Monate oder so, hier ein bisschen Küsschen und sonst gar nichts. Ja. Aber so einen richtigen, also meinen richtigen ersten Freund dann mit 15, ja. Ja, weil mit 12 warst du ja volle Kanne beschäftigt mit der Familie, ne? Da war ja gar nicht viel. gar nicht so viel Zeit. Glaubst du, dass du durch diese Einschnitte ernster bist als andere in deinem Alter? Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon so oft gehört, also auch als ich jetzt 14, 15, 16 war, dass ich sehr reif für mein Alter bin und so und eigentlich also schon ganz schön weit bin und so. Ja. Aber es kann auch Vorteile haben, irgendwo sehe ich. Also mein Haushalt jetzt hier zu Hause ist kein Problem. Du wirst das ja alles. Kannst ja schon lange genug Wäsche waschen und so. Genau, du kannst das alles, genau. Ja. Ja. Was ist dann so weiter aus dir geworden? Was hast du gemacht? Du hast ja, ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, ein paar Jahre, habe meinen Führerschein gemacht und so, ja, meine eigene Wohnung mit meinem Freund zusammen. Ja. Also schon seit 4 Jahren jetzt fast. Das glaube ich auch. Wenn man so früh trainiert wird, also so früh ins kalte Wasser geworfen wird, ist man natürlich wahnsinnig selbstständig und selbstbewusst und dir kann keiner was vormachen. Du kannst dein Leben regeln und organisieren. Das stimmt, auf jeden das ist Fall. Es gibt ja so ein Wort, dass kein Ding so schlecht ist, dass es nicht irgendwie auch nur eine gute Seite hätte. Genau. Diese Seite ist natürlich ganz, ganz positiv. Ja, aber es ist auch, finde ich, auch eine tolle Lebensleistung, Vivian, dass du das dann so geschafft hast, dich um deinen Vater gekümmert hast. Ja, das muss man ja auch sehen. Und dich um deinen Bruder gekümmert hast, das hätte ja auch alles schief gehen können. Naja, klar. Und du hättest... Es hätte auch sein können, dass wir in eine Pflegefamilie kommen oder irgendwas, zum Beispiel, gerade eben, weil mein Vater nicht lesen kann. Genau, es hätte auch sein können, dass... Wir hatten dann Betreuung vom Jugendamt und so, also... Das geht schon. Ja, es hätte auch sein können, dass du auf die schiefe Bahn irgendwie gerätst, weil du überfordert warst. Aber das offensichtlich scheinst du ein zähes Mädel zu sein, die das dann schon in jungen Jahren gut auf die Reihe bekommen hat. Genau, ich habe das schon gemacht. Ja, super. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir natürlich jetzt für deine weitere Zukunft und deine Familie, wenn sie bald gegründet werden sollte, natürlich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Vivian. Und ich wollte dich noch was fragen. Meinst du, es wäre vielleicht möglich, dass ich ein Autogramm bekomme? Ach so, natürlich, sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, das ist cool. Sehr gerne. Vivian, alles Liebe wünsche ich dir. Und dir auch. Tschüss. Einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer heute zu unserem Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Wer sich angesprochen fühlt, kann gerne anrufen, hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. 0800 220 50 50. Und hier ist Kerstin. Kerstin ist 26. Guten Morgen, Kerstin. Ja, hi. Hallo, Kerstin. Julian. Ja, was ist es bei dir? Ja, bei mir wurde vor 1,5 Jahren eine Krankheit festgestellt, die ist nicht heilbar, die heißt Narkolepsie. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist im Volksmund besser bekannt als Schlummersucht oder Schlafkrankheit. Die schlimmsten Symptome sind im Prinzip, dass ich jeden Tag müde bin, richtig müde wie ein gesunder Mensch nach 2 Tagen und 2 Nächten am Stück ohne Schlaf. Egal wie lange ich geschlafen habe, egal wie gut ich geschlafen habe, ich bin immer todmüde. Also auch nach 10 Stunden Schlaf? Richtig, also ich komme kaum raus. Ich bin erstmal die ersten paar Stunden Schatten meiner selbst. Und es gibt auch unkontrollierte Einschlafattacken. Bevor das damals festgestellt wurde, bin ich auf der Arbeit, ich habe in der Industrie gearbeitet, an den Maschinen eingeschlafen, während ich weiter die Maschine bedient habe und hätte mich dabei fast selbst verletzt. Ich wollte da sagen, sehr gefährlich. Ja, immer wieder in Sekundenschlaf. Darfst du wahrscheinlich auch kein Auto fahren, oder? Ich habe zwar noch keinen Führerschein gehabt, aber ich werde auch keinen machen dürfen weil das einfach gefährlich wäre. Wenn du sagst, du fühlst dich auch völlig müde, wenn du 10 Stunden geschlafen hast. Wenn du da nicht aufstehen müsstest oder der Wecker klingeln würde, könntest du auch 20 Stunden an einem Stück schlafen? Ich könnte liegen bleiben bis zum Abwinken, ja. Also ich bin jetzt natürlich arbeitslos, deswegen ich musste meinen Job kündigen. Ich war damals extra ins Sauerland gezogen, richtig gut verdient und musste dann kündigen, weil ich nicht mehr mit Maschinen arbeiten darf. Ich darf also weder Verantwortung für Sachen noch für Personen haben. Das spricht im Prinzip so gut wie gar keinen Beruf mehr, weil ich wüsste jetzt nicht, wo man keine Verantwortung für irgendwas hätte. Genau, ja. Aber wenn du dann, du bist den ganzen Tag jetzt zu Hause aufgrund dessen, dass du keine Arbeit hast. Richtig, ja, ich versuche mich... Ist denn die Verlockung dann nicht groß, wenn man ständig müde ist, dass man denkt, ach Gott, ja, ich bin zu Hause, dann penne ich halt? Pennst du viel? Die ist schon gegeben, ja, aber ich versuche tagsüber nicht zu schlafen. Das Problem ist, man soll schlafen, wenn man müde ist, ja, haha. Weil wenn man es nicht tut, die Krankheit kann auch noch schlimmer werden. Und das begünstigt das, wenn man sich halt zwanghaft wach hält. Ach so. Man kann zum Beispiel, das nennt sich Kataplexin, dazu bekommen. Das heißt, bei plötzlichen Emotionen, wie man erschreckt sich oder man kriegt einen Witz erzählt oder Wut oder was auch immer, was halt plötzlich kommt, kann man unter Umständen gelähmt hinklatschen. Also die Muskeln versagen in dem Moment für einen Bruchteil einer Sekunde bis hin zu Stunden, in seltenen Fällen auch sogar Tage. Also wenn man dir in einer lustigen Situation einen tollen Witz erzählt, ja, und du fängst laut schallend an zu lachen und bist richtig für ein paar Sekunden richtig emotionalisiert, wenn man das beim Lachen ja auch ist, ja, kann es sein, dass du aufgrund dieser Erkrankung gelähmt umschlägst? Richtig. Also es kann passieren, dass es nur ein Körperteil ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, der Arm oder ein Teil des Gesichts. Es kann aber auch der ganze Körper sein, das gibt's auch. Und das kann von Bruchteilen von Sekunden dauern. Also ich falle einfach hin, bin bei vollem Bewusstsein und stehe wieder auf. Also bis jetzt ist es mir, wie gesagt, noch nicht passiert. Aber die Gefahr droht. Die Gefahr besteht zu 60%, dass es im Laufe meines Lebens dazu kommt. Das heißt, da ist man auch ständig in Angst, dass so etwas auch noch passieren könnte. Richtig, richtig. Mhm. Und das Schlimme ist, dass das auch in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Ne? Also man wird immer als Schwachsinnige dargestellt, obwohl das eine organische Krankheit ist. Das ist also ein Teil im Gehirn, der halt einfach erkrankt ist. Genau, erkennen wir. Der Schwachrhythmus nicht mehr steuern kann. Verstehe. Diese Erkrankung überkam dich plötzlich, die war plötzlich da. Ja, also die schlummert wohl schon immer in den Leuten, die sie dann irgendwann vielleicht bekommen, und die bricht dann meistens zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr aus. Ach so. Und bei mir, da war ich halt, ich glaube, 24 oder 25, also anderthalb Jahre her. Nun ist das ja wahrscheinlich eine nicht sehr häufig auftretende Erkrankung, oder? Genau, ja. 0,02%. Ja, haben denn dein behandelnder Arzt das gleich richtig diagnostizieren können? Nee, erst wurde mir bei meinem Neurologen Psychopharmaka verschrieben, die ich nicht genommen habe. Ich bin dann nochmal zu diesem Arzt und habe gesagt, ich hätte gerne Einweisung fürs Schlaflabor. Das musste man dem dann als Patient sagen. Mhm. Dann kam ich ins Schlaflabor und da wurde dann halt... Die wussten Bescheid, ja. Ja, man kann das nicht hundertprozentig feststellen. Man kann jetzt nicht sagen, man nimmt Blut ab und weiß, man hat das. Mhm. Aber es gibt halt anhand der Messungen und Tests kann man halt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es das ist. Kann man medikamentös irgendwas machen? Ja, es gibt Medikamente, zwei verschiedene. Die einen habe ich auch schon genommen. Das Problem ist, dass die einen sehr, sehr verstimmen. Also ich bin dann nicht zu ertragen. Also schlechter stimmen. Richtig, also ich bin nur noch schlecht gelaunt. Man hat das Gefühl, man hat gar keine Lust mehr, gut gelaunt zu sein. Aber man bleibt wach. Viel gebracht hat es ehrlich gesagt auch nicht. Also wirklich wach war ich dann auch nicht. Und dann gibt es da noch eine Alternative zu, und dieses Medikament hat unter häufigen Nebenwirkungen Selbstmordgedanken, Selbstmordversuche. Klingt ja nur auch nicht überzeugend. Genau, Harn- und Stuhlinkontinenz, das muss ich nicht unbedingt haben. Und es ist auch noch gar nicht zu Ende erforscht. Mhm. Hast du dich ja mal mit... Nee, ich muss noch eine Frage zu den Medikamenten stellen, ja. ich die Frage stelle. Ist das eine Erkrankung, die, wenn sie einmal ausgebrochen ist, unheilbar ist? Ja. Das heißt, du musst dich jetzt für dein ganzes Leben damit arrangieren? Ganz genau. Ich muss mein Leben darauf umstellen zusehen, ja, was ich berufsmäßig jetzt auch vor allen Dingen mache, weil wer möchte jemanden einstellen? Ja, ich muss es dem Arbeitgeber immer sagen und ich muss auch laut Papier immer die Möglichkeit haben, mich hinzulegen und zu schlafen, wobei ich jetzt mittlerweile seit gut einem halben Jahr auskomme am Tag ohne zu schlafen. Also ich über den Tag, wenn ich meine 9 Stunden in der Nacht habe, dann komme ich über den Tag. Frage, die ich gerade noch fragen wollte, war die, ob du dich mit alternativen medizinischen Dingen auch schon beschäftigt hast. Ja, das ist dann mehr so ein verzweifelter Versuch. Also man kann, es gibt so Tricks wie zum Beispiel, dass ich wirklich nur im Bett schlafe, dass ich nicht also auf der Couch mal mich zum Nickerchen hinlege, damit das Gehirn Schlaf nur mit Bett assoziiert. Das versuche ich halt und morgens keine Milchprodukte, tagsüber keine Milchprodukte, weil die auch die Einschlaflatenz erhöhen. Das sind halt so mühselige kleine Sachen, die wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. Lass uns mal über deinen Alltag sprechen. Das hat dich ja jetzt mit deinen 26 Jahren eben auch komplett aus der Bahn geworfen, wie man normalerweise in dem Alter lebt. Genau. Du lebst alleine? Ja, ich lebe jetzt alleine. Du lebst alleine. Ich habe meinen Freund unter anderem auch dadurch verloren, viele Freunde nicht verloren und Du hast deinen Freund deshalb verloren? Ja, was heißt also deshalb nicht? Also es gab auch noch viele andere Sachen, aber ich bin deswegen natürlich nicht mehr ganz so belastbar, wenn es heißt, man soll irgendwelche emotionalen Probleme lösen. Irgendwann hat man es dann einfach noch mehr leid und ich habe dann gesagt, nee, geht gar nicht und also wollte dann auch wieder zurück zu meiner Familie ins Ruhrgebiet. Freund verloren, Freunde auch verloren deshalb? ja, die Akzeptanz, die ist einfach nicht da. Ne? Man sagt immer, weil es ist so selten, das kennt keiner. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute sagen, ach Gott, die soll sich nicht so anstellen, müde. Ja. Müde bin ich auch oft. Und, genau. Da reißt man sich ein bisschen zusammen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute fast einen so ein bisschen in die Ecke schieben, dass man faul ist. Ja, man wird immer so als schlaftrunken, als Langschläfer betitelt und so nach dem Motto, sei doch froh, du kannst immer schlafen, hast immer eine Ausrede. Genau. Ich meine, ich habe zwar keine Schmerzen, es ist keine Krankheit, die Schmerzen verursacht, aber es ist, man kann das Leben auch nicht mehr genießen, ständig zu sein. Und man muss sich hinlegen, wenn die anderen draußen rumrennen. Ne? Das heißt, diese Erkrankung hatte ich jetzt in diesen anderthalb Jahren, kann man das so sagen, schon in die Einsamkeit getrieben? Ja, also größtenteils schon. Also ich habe drei gute Freunde, die jetzt noch zu mir stehen. Mhm. Das ist ein verheiratetes Pärchen und meine alte Schulfreundin noch. Mhm. Das sind so im Prinzip die Freunde, die zu mir stehen, wo ich jetzt natürlich auch Vorteile habe. Ich weiß jetzt, wer meine wirklichen Freunde sind. Natürlich, das weiß man immer dann, wenn es ernst wird. Das ist in der Tat wahr. Aber du lebst alleine, aber in der Nähe von deiner Familie, deinen Eltern. Ja, von meiner Mutter und meinem Sohn, und meine Schwester wohnt auch noch hier in der Stadt. Von deinem Sohn? Du hast ein Kind? Ja, das habe ich doch so gar nicht gesagt. Nee. Ja, ich habe einen 3,5-jährigen Sohn. Ach. Wir haben auch vor 3 Jahren schon mal darüber gesprochen. Wir beide, das ging damals darum, dass ich den nicht wollte. Plötzlich nach dem Kaiserschnitt wollte ich ihn nicht mehr haben und man wusste nicht warum. Ja. Und jetzt habe ich mich dann emotional ihm angenähert in den letzten Jahren und jetzt geht's nicht mehr, ne? Wo ist er denn jetzt? Wo lebt er? Er lebt bei meiner Mama. Ach so. Wir wohnen zwar in der gleichen Straße, ich kann ihn sehen, wann immer man möchte. Ne? Es sind 120 Meter, also das ist schon völlig okay. Mhm. Aber jetzt hätte ich dann die Emotion dafür, ihn ja zu mir zu nehmen, und jetzt geht's nicht, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn ich schlafe, ne? Wenn ich einschlafe. Wie ist denn das, wenn du dann bei deiner Mutter bist? Hast du ein herzliches Verhältnis zu dem Kind? Oder ja, also doch. Also er weiß auch, ich bin die Mama, das war damals auch schon von vornherein immer klar. Und mittlerweile ist es wirklich, wir tollen rum, wir spielen, wir sind viel unterwegs, besucht mich auch bei mir und so. Also, magst du vielleicht nochmal kurz sagen, warum du damals das Kind nicht annehmen konntest oder wolltest? Das weiß man heute noch nicht. Das war so für dich auch bisher, das war und ist für dich rätselhaft? Ja, also das war, wie gesagt, der Kaiserschnitt kam, ich hatte ja eine Schwangerschaftsvergiftung und der musste geholt werden, 1,5 Monate zu früh. Und dann wurde ein Kaiserschnitt gemacht, die haben den aus mir rausgeholt, ich habe mich noch kurz gefreut, dann haben sie ihn zum Saubermachen weggebracht und dann wollten sie mir den nach einer Stunde wieder in den Arm legen und dann wollte ich den nicht mehr. Das ist von Wahnsinn. Jetzt auf gleich. Wie als hätten sie mit der Nabelschnur die Bindung durchgeschnitten. Hast du dich damals eigentlich irgendwie psychologisch mal beraten lassen, woher das kommen könnte, warum, welche Zusammenhänge da sind? Das habe ich auch gemacht. Über den Kinderschutzbund habe ich mit einer Psychologin gesprochen und das konnte man sich nicht erklären. Also mittlerweile ist es so, ich habe ihn sehr lieb. Ich weiß jetzt nicht, ob es Mutterliebe ist, das kann man ja gar nicht sagen, wenn man das erste Kind irgendwie hat, aber ich würde mich für ihn vorm Zug schmeißen. Also wenn jemand ihm was an eine Wäsche will, dann stehe ich dazwischen, ist klar. Also das heißt schon, du würdest nicht nur sagen, ich habe ihn sehr lieb, sondern du liebst den Jungen. Ja. So kann man es sagen. Und jetzt kommt deine Krankheit dazwischen. Das ist ja alles eine fatale Verkettung. Ja. Wie siehst du jetzt weiter deine Zukunft mit dieser Erkrankung? Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit ich immer wieder Arbeit finde. Ich lebe jetzt leider von Hartz IV, wofür ich mich sehr schäme. Mhm. Immer wenn man neue Leute kennenlernt und dann wird man gefragt, ja, was machst du denn beruflich? Ja, toll, Hartz IV-Stempel. Mhm. Und ich kann mir schon die Reaktion der Leute vorstellen. Ich lebe von Hartz IV und habe eine Schlafkrankheit. Ja, ne? Ja. Ich glaube, dass da wenige souveräne reagieren, sondern irgendwelche blöden Sprüche von sich geben. Richtig, das sind zwei Wörter in einem Satz, die fatal sind dann im Zusammenspiel. Mensch, Kerstin, was wünsche ich dir? Ich wünsche, dass diese Krankheit, wie auch immer, durch welche Methoden, vielleicht gibt es ja doch alternative Heilmethoden, vielleicht solltest du dich noch intensiver schlau machen, vielleicht kriegen wir ja auch irgendeinen Tipp, würden wir an dich weiterreichen natürlich, was man da machen kann, dass du einigermaßen dein Leben wieder einigermaßen so den Griff kriegst. Ja, denn auf Dauer kann das ja auch sehr zermürbend sein. Und auf das ist die große Frage. Ich bin 26 und ich sehe jetzt schon meine Zukunft, ich kriege nie wieder Arbeit. Ne? Ja, also ich versuche es immer wieder, aber es ist echt schwierig. Mhm. Also, wenn sich bei uns jemand meldet und eine Idee hat, was man vielleicht alternativmedizinisch machen kann, bitte melden bei uns und wir reichen sehr gerne an Kerstin weiter. Ja, das wäre echt super. Liebe Kerstin. Das Gemeine ist auch, ich bin auch nicht doof. Ne? Also ich hätte mein Fachabi machen können, hätte ich die finanziellen Mittel damals gehabt. Ich hatte einen Durchschnitt von 1,4 und ohne mich anzustrengen. Ne? Und jetzt sitze ich da Ja. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Und wenn, ja, wie gesagt, was kommt, melden wir uns bei dir. Das ist super. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Kerstin und weiter geht es mit Daniela. Daniela ist 31. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen. Guten Morgen. Jung und vom Schicksal getroffen. Ja, also ich wollte auch halt von meiner Krankheit erzählen. Ich bin von Geburt an behindert. Mhm. Ich habe eine Blasendarmlähmung, also das nennt sich Spina Bifida oder offener Rücken. Mhm. Habe eine Blasendarmlähmung und halt... hab das von Geburt an, muss auch eine Pampers tragen. Lass mich kurz was fragen. Ja. Offener Rücken. Was heißt das genau? Hast du den Rücken jetzt immer noch offen oder bist du so geboren worden? Also ich habe den jetzt nicht mehr offen, aber das ist von Geburt an. Also ich bin mit einem offenen Rücken geboren worden, am Steißbein unten. Mhm. Da war halt eine Stelle, die ist halt so klar, so ein kleines Finger halt groß. Ja. Und die war offen halt. Und da konnte man also in das Innere des Rückens quasi reingreifen. Genau, genau, ja. Auf den Knochen halt. Und das musste dann auch zugenäht werden, ganz schnell. Ja. Genau. Aber man konnte nichts machen, das heißt, du bist inkontinent. Ja. Und musst Windeln tragen, immer. Genau, Windeln tragen, immer. Mhm. Und halt mit Kathedern, also mit Katheter muss ich arbeiten, immer den Urin rausholen. Ach so. Mit dem Katheter, ja. Ach so, der Urin tropft nicht einfach so raus, sondern du musst den durch Katheter rausfließen lassen quasi. Ja, ja, also der fließt auch so halt raus, aber es bleibt halt immer ein Rest in der Blase drin und der muss dann halt auch raus, weil halt ich auch viel an Blasenentzündungen leide. Verstehe, und, verstehe. Kannst du das selbst oder muss das ein Arzt oder eine Schwester machen? Nein, das mache ich. Also das habe ich selber gelernt. Das machst du alles selbst. Kannst du denn so bewegen, kannst du dich, laufen kannst du? Ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Also die Behinderung bezieht sich ausschließlich auf den Darm- und Blasentrakt. Genau, Blasen- und Darmtrakt. Ja. Das heißt schon, dass du auch schon eine ungewöhnliche Kindheit und natürlich auch eine sehr ungewöhnliche Jugendzeit hattest. Ja, doch schon. Wie hast du das als Kind so empfunden, als du gemerkt hast, ich bin schon irgendwie anders drauf als die Freunde und Freundinnen, die dich so umgeben haben? Ja, ist halt, also ich war auch 10 Jahre halt auf einer Behindertenschule und ich habe auch halt viel Schlimmeres erlebt oder halt auch gesehen und ich habe auch immer so gedacht, gibt Schlimmeres, das was ich habe, so wie auch die erste Rednerin, die du hattest. Genau, genau. Da ziehe ich sogar den Hut vor und das ist, okay. Das ist halt, man ist damit geboren und man kennt es nicht anders. Also du hast es dann für dich auch bis heute, kann man das sagen, vollkommen akzeptiert als dein Lebensschicksal? Ja, doch schon. Ja, manchmal ist schon so ein bisschen, dann ist man traurig, warum kann man das halt nicht? Und Was vermisst du denn so am meisten, wenn du so traurig bist? Ja, einfach mal so ohne Pampers rumzulaufen, mal enge Jeans anziehen oder das ist halt... Wie ist das denn so mit Sachen Männern und Liebe? Hast du da Erfahrung schon? Und ja, also ich war 8 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ah, dann waren wir getrennt und jetzt haben wir wieder Kontakt und sehen einfach jeden Tag. Und im Moment fällt er mit mir auch viel ins Krankenhaus, weil ich mit dem Darm halt Probleme habe. Ich habe einen Abszess jetzt am Darm. Und ach so, das heißt, du bist also ständig auch noch in Krankenhäusern, weil es ist nicht nur, in Anführungszeichen, die Blasenschwäche und die Muskelschwäche des Darms, sondern es entstehen auch zusätzliche Krankheiten. Genau, genau, genau. Oder Probleme. Ich hatte jetzt letztes Jahr im November wurde ich an einem Abszess operiert. Mhm. Und aus diesem Abszess, das war offen, da hatte ich noch eine Fistel und die ist genau am Schließmuskel. Mhm. Und jetzt überlegen halt die Ärzte, ob ich einen künstlichen Darmausgang bekomme. Ja. Also noch einen künstlichen Darmausgang. Ja. Wie würdest du das denn sehen und empfinden? Okay, das mit der Lähmung halt jetzt kenne ich halt nicht anders. Es ist, aber ich denke mal, umso älter ich werde, umso mehr Probleme bringt es irgendwie. Hm. Weil man halt nicht aufs Klo gehen kann. Man muss immer Einläufe machen. Ach so. Und das heißt, ein künstlicher Darmausgang wäre eventuell sogar für dich eine Erleichterung? Könnte sein, ja. Könnte sein, wenn alles gut funktioniert und es gut operiert wurde. Genau, dann könnte es sogar vielleicht eine Erleichterung sein, ja. Du sagst, du warst 8 Jahre mit deinem Freund zusammen, im Moment nicht mehr so richtig, aber immerhin 8 Jahre. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns durch Freunde kennengelernt. Ja. Durch eine Freundin. Hat dein Freund auch eine Behinderung? Oder? Nein, der ist gesund. Hast du da am Anfang ein bisschen eine Schamempfinden gehabt, ihm das zum Beispiel zu erzählen mit den Windeln? Und ja, also halt so erzählen. Also ich bin da eigentlich, wenn ich so Leute kennenlerne, so Freunde, da bin ich eigentlich immer sehr schnell mit dem Erzählen. So, ich habe das, damit die direkt wissen. Ja, ist auch gut, glaube ich. Ja, ich bin so und nimmt mich so, wie ich bin, und er geht halt. So. Und das hattest du bei ihm genauso gemacht? Das habe ich bei ihm genauso gemacht, und er ist nicht zurückgeschreckt? Nein. Nein. Aber, okay, das ist natürlich, das ist schon, das macht einem dann sicher Mut. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dann die erste intime Situation da ist, hast du da nicht Angst gehabt, dass vielleicht in dem Moment gerade irgendwie, dass du dann Urin verlierst oder dass irgendwas passiert? Genau, ja. Das ist teilweise auch heute noch so, wenn, dass ich da sehr, sehr Angst vor habe, dass da was passiert. Ist da in den Jahren schon mal was passiert, was dir dann sehr peinlich war? Ja, ganz oft schon. Und wie hat er dann reagiert? Ja, also er hat halt ganz normal reagiert. Er ist zwar manchmal am Anfang auch zurückgeschreckt, aber... Also das kann sein, dass du in der intimen Situation Urin verlierst, aber du kannst auch Stuhlgang verlieren, das kann auch sein. Das kann auch sein, ja. Aber das zeugt aber wirklich von einer großen Liebe deines Freundes, dass er das dann so angenommen hat. Wenn er auch erstmal zurückgeschreckt ist, ist ja vielleicht auch natürlich... Ja. Aber ihr wart 8 Jahre zusammen, immerhin. Genau. Was machst du so, kannst du beruflich etwas tun oder bist du doch sehr gebunden an die Krankheit in dem Sinn, dass du nichts arbeiten kannst? Nein, also ich arbeite als Bäckereiverkäuferin. Ach so. Ja, ich arbeite schon seit 9,5 Jahren in der Bäckerei. Das heißt, ein anstrengender Job, du stehst viele Stunden hinter der Theke. Genau, ja. Frage, Bäckereifachverkäuferin und du trägst Windeln. Muss man da nicht extrem aufpassen, dass da keine Geruchsbildung entsteht? Genau, ja, also viel mit Duschen sauber machen, eincremen schon, ja. Also du bist da ständig in Selbstbeobachtung, dass da bloß nicht irgendwie ein... Genau. Ich kenne diese Art von Windeln. Ich sind die mittlerweile so gut isoliert, dass man schon, also dass die schon einige Gerüche unterdrücken können. Ja doch, da gibt es viele gute Windeln halt, die Gerüche abhalten und ja, das stimmt. Das wäre natürlich bei einem künstlichen Darmausgang auch unter Umständen vorteilhafter, dass es besser abisoliert ist, ne? Das haben auch die Ärzte halt gesagt, dass es halt hygienischer ist und es wäre besser halt, dass man dann die Pampers weglassen kann und es wäre gut, also es wäre besser halt wie jetzt. Nur ich weiß noch nicht, ob meine Arbeit das auch so sieht. Ja, überhaupt deine Arbeit. Du hast denen ja wahrscheinlich auch von Anfang an rein Wein eingeschenkt. Ja. Und der Chef hatte auch gesagt, okay, ich habe da kein Problem mit. Ja, doch, das hat er gesagt. Ja. Super, finde ich auch sehr, sehr toll. Doch. Hätte auch manch einer sagen können, nö, nehmen wir nicht. Hier riecht das doch irgendwie und die Kunden fühlen sich belästigt. Nee, das hat er gemacht. Super. Von Anfang an, ja. Besteht denn die Gefahr, du hast es jetzt gerade schon gesagt, mit den Abszessen und neuen Operationen und vielerlei neuer Sachen, dass sich diese Erkrankung und die Folgeerkrankung immer mehr verschlimmern? Oder kannst du... Also so jetzt die ganzen Jahre jetzt eigentlich ist schon verschlimmert worden, weil durch die Blase halt habe ich auch 2008 halt ja die Niere verloren. Ich habe auch nur noch eine Niere. Ach so. Und das mit dem Darm, das ist halt einfach, ich kann eigentlich nur noch Einläufe machen und das war vor, sag ich jetzt mal, 10 Jahren auch noch anders. Da konnte man sich halt einen Handschuh anziehen und dann halt so einen Handschuh da draußen. Also es ist schon eine sehr beschwerliche Erkrankung. Ja, dann das kann man sagen. Sag mal, Daniela, wenn du das hätte ich Nelly gerade auch fragen können, aber ich kann dich das jetzt ja auch ebenso fragen. Wenn du so Fernsehen guckst und du, weiß ich jetzt so, die ganzen Klatsch-Sendungen siehst, die es im Fernsehen gibt und über was die Leute sich Gedanken machen oder diese Top-Model-Sendungen, schüttelst du dich manchmal da mit dem Kopf und du sagst, mein Gott, eure Probleme möchte ich haben? Genau, ja. Oder wenn über Schönheitsoperationen, wenn die Mädels schon mit 17 ihre, weiß ich, irgendwelche Gesichtsstraffungen machen wollen. Ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also. Das denke ich auch so oft, wenn ich so Fernsehsendungen sehe, wo es nur um diese Äußerlichkeiten ja. geht. Genau. Ich denke immer, jetzt gucken bestimmt ganz viele Menschen zu, die eine schwere Erkrankung haben. Mhm. Und für die muss das doch absurd erscheinen. Ganz schlimm sein, ja. Ja. Genau. Ja. Ist für dich auch schlimm. Ja, mhm. Also ich finde das auch, weil halt man ist so, wie man ist. Und klar, die sich halt so schön als Operation machen lassen. Und das, die haben eine Macke für mich, sage ich jetzt einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass dann in jemandem so wie dir vorgeht, wenn ich nur gesund wäre, würde ich schon alles vergeben. Ja, genau. Dann wäre mir jetzt egal, ob ich eine lange Nase habe oder keine lange Nase. Genau, ne? Genau. Hauptsache gesund, ne? Genau, ja. Hauptsache gesund, genau. Sag mir zum Schluss noch, wie die Sache sich so antut mit deinem Freund. Gibt es Chancen, dass ihr vielleicht wieder zusammenkommt? Doch, ich denke schon, doch. Also er steht ja im Moment auch sehr hinter mir und tut und macht und bemüht sich wirklich. Und ja. Er hatte auch halt viele Probleme und wie ich dann mit der Niere im Krankenhaus war, hat er Verdacht auf Schlaganfall gehabt und es war halt alles und dann war er bei der Bundeswehr und ich war dann hier allein und aber ich denke schon, dass das wieder wird. Also ich lerne heute Abend, das merke ich schon, nur tolle, tapfere, junge Leute kennen. Das, ich habe mir das schon fast so gedacht. Liebe Daniela, also für dich natürlich, für mir auch wirklich von ganzem ehrlichem Herzen nur die besten Wünsche und alles Gute. Dankeschön. Und und wünsche dir natürlich auch, dass ihr mit der Liebe wieder einrenkt. Das ist ja immer toll, wenn das auch funktioniert im Leben. Ja, natürlich, klar. Alles Gute wünsche ich dir, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit, heute sind viele Frauen hier, sehe ich gerade. Oder bisher hatten wir nur Frauen, ne? Ja. Jana, 23, guten Morgen Jana. Hallo Domian. Hallo Jana. Was ist es bei dir, dass du sagst, ich bin jung, du bist ja 23, aber vom Schicksal schon nicht so gerade begünstigt. Was ist los? Ja, und zwar habe ich vor 6,5 Monaten meinen Verlobten verloren. Was ist passiert? Was heißt verloren? Er ist gestorben. Er ist gestorben. Genau. Woran? An Thrombosen. Ach, wie alt war er? 27, gerade 10 Tage nach seinem 27. Geburtstag. Und was waren das für Thrombosen? Die Thrombosen gingen vom Fuß bis zum Bauchnabel. Warum das passiert ist, weiß kein Mensch. Konnte man das von außen sehen? Hatte er irgendwie so Krampfadern? Oder? Nee, also es war halt am 17. Juli haben wir noch seinen Geburtstag gefeiert. Mhm. Und da hat er dann noch, hat er halt am Abend schon gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht mehr so viel laufen, weil ich habe schon ein bisschen Schmerzen in den Beinen, aber es war eher so, hat sich eher so angehört wie ein Muskelkater oder so. Und am nächsten Tag musste ich halt arbeiten gehen, habe ihn aber auch die ganze Zeit angerufen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Da meinte er wohl, ach, schon immer ein bisschen besser irgendwie. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann angerufen, meinte, du musst sofort nach Hause kommen, dass er ganz schlimme Schmerzen hat. Und ich bin nach Hause gekommen und er hat nur noch geschrien, hat geweint, er konnte sich gar nicht mehr bewegen, kein Zentimeter mehr. Mhm. Und da haben wir den Notarzt angerufen und oder beziehungsweise halt einen Krankenwagen und die wollten ihn gar nicht mitnehmen zuerst. Ja. Die haben gesagt, von sowas würde man ja nicht sterben und wir sollen doch bitte den ärztlichen Notdienst anrufen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er uns irgendwann nach Diskussion, hat er ihn dann halt doch mitgenommen und wir sind ins Krankenhaus gefahren und die Ärzte haben nichts gefunden, einfach nichts. Die haben ihm dann Schmerzmittel gegeben natürlich und es hat nicht gewirkt, aber natürlich haben sie auch nicht verstanden, warum. Und ich habe ihn nur schreien gehört auf dem Flur und sie haben mich auch nicht zu ihm gelassen. Und ja, ich stand da irgendwo dann auch hilflos daneben. Ne? Ja. Und das ging dann ungefähr die ganze Nacht so und er hat auch die ganze Zeit meine Beine, ich will die nicht mehr haben und ist schon ganz ruhig und ganz komisch geworden irgendwie. Und ich musste dann um 6 Uhr morgens ungefähr, ich war auch die ganze Nacht da, musste ich wieder nach Hause gehen, weil sie mich halt nach Hause geschickt haben und dann bin ich ein paar Stunden später wiedergekommen und dann waren seine Beine halt schon ganz hart. Also steinhart und dann hat er noch zu mir gesagt, kannst du die nicht ein bisschen massieren und so. Und waren die hart oder auch blau? Also ich muss dazu sagen, er ist dunkelhäutig oder er war dunkelhäutig. Also das konnte man nicht so sehen dann? Nee, nicht wirklich, aber sie waren halt echt steinhart. Mhm. Und da müssten die Ärzte doch extrem alarmiert gewesen sein. Immer noch nicht. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Ich habe da mit ihm geredet und da meinte er irgendwann, ja, ich schlafe jetzt ein bisschen. Ja, und da habe ich ihm Handy da gelassen, meinte, er soll nochmal anrufen. Er hatte angerufen, meinte, du musst jetzt sofort kommen, ich werde verlegt auf die Intensivstation. Ja. Und dann bin ich halt wieder hin und war auch bei ihm und habe dann mit den Ärzten geredet. Da meinten, haben sie mir das halt erst gesagt, sozusagen am nächsten Tag, dass er diese Thrombosen gebildet hat und wie lebensgefährlich das ist, weil sich eine lösen könnte und zum Herzen gehen kann. Als man dir das gesagt hat an diesem Tag, ja. Wie lange hat er dann noch gelebt? Danach kam erst, dann wurde er, danach hat er noch 9 Tage gelebt. 9 Tage? Genau. Ist er in ein anderes Krankenhaus dann gekommen? Genau, er ist in ein anderes Krankenhaus gekommen. Kann das sein, wenn er vorher in die richtige Klinik gekommen wäre, dass er noch heute noch leben würde? Ich würde mal sagen, wenn man das sofort erkannt hätte und ihm Blutverdünner oder irgendwie sowas gegeben hätte. Ja, genau. Wahrscheinlich schon, ja. Ist er dann noch irgendwie operiert worden? Ja, volle 10 Stunden lang haben sie ihn dann operiert. An beiden Beinen? Ja. Und es gab. Und am Bauch. Die haben ihm alles aufgeschnitten und alle Thrombosen. Und die gesamten Beine und auch der Bauchbereich war voll von Thrombosen? Ja. Und die haben sich wohl über Nacht gebildet und keiner weiß warum. Nein, sogar die Krankenschwester hat geweint und meinte, sowas haben wir noch nie gesehen. Und ist er bei der Operation oder nach der Operation gestorben? Nee, danach. Er war danach im künstlichen Koma. Das heißt, du hast ihn nicht mehr sprechen können? Nein. Hast du dich denn vor der Operation von ihm verabschieden können? Nein, weil niemand damit gerechnet hatte, dass er stirbt. Er ist 27 Jahre alt geworden, sagst du? Ja, wir haben miteinander gesprochen, aber wir haben uns nicht verabschiedet, weil die OP sollte 3 Stunden gehen ungefähr. Mhm. Im Endeffekt sind dann 10 Stunden daraus geworden. Und kein Mensch rechnet ja mit so einer Komplikation und mit so einem Krankheitsbild. Nein, und er war auch immer ganz, ganz gesund und hat Sport gemacht und sich gut ernährt. Hat nie irgendwelche Anzeichen dieser Art gehabt? Mhm. Nun ist das Ganze 6,5 Monate, sagst du, her? Genau, genau. Wie lange wart ihr, nicht verlobt, sondern wie lange wart ihr zusammen? Also wir kennen uns jetzt seit 6 Jahren, waren auch schon früher zusammen und waren dann nochmal jetzt 3 Jahre zusammen. Das ist ja ein unglaublicher Schicksalsschlag, wenn man in dem Alter dann seinen Partner verliert. Ganz, ganz schön. Und vor allen Dingen unter diesen Umständen zudem auch noch. Wie geht es dir denn jetzt, Jana, 6,5 Monate später? Ganz, ganz schlecht. Also es war am Anfang noch dieses Geschockte einfach nur. Ich konnte mir noch gar nichts darunter vorstellen, weil es so plötzlich kam. Mhm. Und weil mir die Ärzte auch so viel Hoffnung gemacht haben. Mhm. Und jetzt ist es so, mir wurde halt echt alles, ich fühle mich, als ob mir alles genommen wurde. Mhm. Wir haben zusammen gewohnt, wir wollten jetzt im Sommer eine Familie gründen, es ist alles perfekt gelaufen, es war für mich auch mein allerbester Freund sozusagen, mein Seelenverwandter. Mhm. Jetzt bin ich wieder zurück bei meinen Eltern halt, oder zurück zu meinen Eltern gegangen und das ist ganz, ganz schlimm für mich. Also. Hast du ihn denn damals, nachdem er verstorben war, hast du ihn dann nochmal gesehen? Ja. Ja. Hast du also insofern von ihm Abschied nehmen können? Ja, das schon. Hast du ihn im Krankenhaus gesehen oder bei einem Bestatter? Im Krankenhaus habe ich ihn gesehen. Warst du alleine mit ihm im Zimmer? Ja. Wie lange? Es waren vielleicht eine halbe Stunde, eine Viertelstunde bis halbe Stunde so. Da ist man so geschockt, dass man das gar nicht begreift, ne? Vor allem haben die so viele. Also er ist ja dann nochmal in ein anderes Krankenhaus gekommen, weil sich da irgendwie Gasbrand entwickelt hat an den Wunden, weil die nie geschlossen werden konnten und musste da noch in eine Sauerstoffkammer und da hat er halt dann Herzstillstand. Also, ja. Die Familie deines Freundes. Ja. Und unternehmen die etwas gegen das erste Krankenhaus, die offensichtlich falsch diagnostiziert haben? Also bis jetzt zumindest nicht. Also wir sind, glaube ich, immer noch alle viel zu geschockt. Ja. Hattest du die, ich habe vorhin mit Vivian war das, glaube ich, darüber gesprochen, oder mit Daniela. Eigentlich beschäftigt man sich ja, wenn man sehr jung ist, noch nicht so sehr mit dem Tod. Mhm. Hattest du dich vorher schon mal mit dem Tod beschäftigt? Also ich habe mich nie damit beschäftigt, aber komischerweise mein Verlobter schon. Der schon? Der hat sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt und hat mir da teilweise sogar aus Büchern vorgelesen, was ich damals immer eher gruselig fand. Meinte, ach nee, lass mal, und eher witzig. Ja. Naja, und heute ist es für mich natürlich der einzige Strohhalm, an dem ich mich noch klammern kann und das, was er mir sozusagen mitgegeben hat. Genau, also das ist ja schon interessant, dass er das dann getan hat und jetzt fällt dir das wieder ein und jetzt fallen dir wahrscheinlich viele Worte ein oder Sätze, die er damals gesagt hat zu dieser Thematik, die du damals gar nicht so ernst genommen genau hast. Genau so ist es, genau. Jana, meine Sendung ist gleich rum. Ja. Ich Ich würde aber gerne vorschlagen, dass wir dich nochmal anrufen. Bist du einverstanden? Ja? Ja. Dann machen wir das. Nick, du bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich. Danke, tschüss. Tschüss. So, Freunde, in der Technik heute Nacht war Mandy Pietschmann. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Tschüss.